Bitişen. Okay. Guten Tag, ich bin Nuran Afci. Ich bin der Diensthabende der Ärztin auf dieser Station und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Bevor Sie mir über Ihre Beschwerden erzählen, möchte ich ganz schnell ein paar allgemeine Fragen zu Ihrer Person stellen. Okay? Ja. Und wenn Sie etwas nicht verstehen, können Sie zwischendurch oder am Ende des Gesprächs Ihre Fragen stellen. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Petra Gundlach. Könnten Sie bitte Ihren Vornamen und Nachnamen buchstabieren? Ja. Petra, P-E-T-R-A. Petra. Petra, ja. Ihre Nachname? Gundlach mit G. U-N-D-L-A-C-H. Gundlach. Okay, Frau Gundlach. Ja. Frau Gundlach, wie alt sind Sie? Ich bin 51 Jahre alt. Und wann genau sind Sie geboren? Am 17. März 1971. Okay. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Ich bin 1,67 Meter groß und ich wiege 84 Kilo. Ja, und 80. Ja. Okay. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Verheiratet. Und haben Sie Kinder? Ja, zwei Kinder. Okay. Und was sind Sie vom Beruf? Ich arbeite in einem Büro in der Verwaltung. Sie arbeiten im Verwaltungsamt? Ja, in einer Verwaltung, in einem Büro, bei einem Rechtsanwalt. Okay. Frau Gundler, was fühlt Sie zu uns? Was für Beschwerden haben Sie im Moment? Ja, ich habe so seit gut 5 Stunden habe ich jetzt ganz starke Bauchschmerzen. Wo sind die Schmerzen? Könnten Sie bitte zeigen oder sagen? Wo die Schmerzen genau sind? Die sind mehr so im oberen Bauch. So unter den Rippen, ja, mehr so in dem Bereich, nicht unten. Mittig oder rechts, links? Hauptsächlich in der Mitte, aber sie gehen auch so in den Rücken rein, strahlen in den Rücken aus. Okay, wann genau sind diese Schmerzen aufgetreten? Ja, ungefähr vor 5 Stunden. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Wenn 1 sehr leicht Schmerz ist, 10 ein unerträglicher Schmerz ist. Oh, da sind Sie. Es geht so ein bisschen, es wechselt etwas. So zwischen 6 und 9. Zwischen 6 und 9. Könnten Sie bitte Ihre Schmerzen beschreiben? Sind Sie eher drückend oder stechend? Ja, sind mehr so drückend, so ganz dumpf. Und aber manchmal werden sie stärker, manchmal. Dann werden sie eben so stark wie so Stärke 9. Aber sie sind dumpf. Okay. Sie haben gesagt, die Schmerzen strahlen in den Rücken. Aus. Ja, aus. Ziehen Sie hinten in den Rücken rein. Mhm. Okay. Haben Sie haben Sie etwas gemacht, um die Schmerzen zu lindern? Ich habe mal am Anfang habe ich eine Wärmflasche genommen. Habe ich auf den Bauch gelegt. Hat das Ihnen geholfen? Nee, war nicht so gut. War eher schlechter. schlechter geworden. Sind die Schmerzen abhängig mit ihrem Lagerung beim Liegen oder auch bei? Am liebsten möchte ich eher so sitzen und so ein bisschen nach vorne gebeugt sitzen, so ein bisschen. Mich nicht gar nicht groß bewegen. Okay. Haben Sie noch andere Beschwerden, das wichtig sein könnte? Ja, mir ist übel. Ich habe dreimal erbrochen. Und mir ist schwindelig. Und ich habe auch Schweißausbrüche. Aber ich habe Fieber gemessen. Ich habe kein Fieber. Sie haben kein Fieber? Kein Fieber. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang, mit dem Stuhlgang? Nein, ich war das letzte Mal auf der Toilette vielleicht vor 12 Stunden. Das war in Ordnung. Da war nichts. Normal Stuhlgang. Ja, Keine kein Durchfall, nee, oder Verstopfung. Nein. Haben Sie in der letzten Zeit ungewollt stark ab- oder zugenommen? Nein, ich habe ja sehr viel Gewicht, 84 Kilo für meine Körpergröße, aber ich habe in letzter Zeit keine Veränderung im Gewicht gehabt. Können Sie gut schlafen oder haben Sie Probleme beim Einschlafen oder Durchschlafen? Normalerweise kann ich gut schlafen, aber wenn es jetzt so warm ist nachts und so heiß ist, dann kann ich nicht so gut schlafen. Aber das geht, glaube ich, vielen Menschen so. Ja, das ist gültig für uns auch. Ja. Frau Gundlach, ich möchte jetzt über Ihre Vorgeschichte Fragen stellen. Ja. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen, von denen ich wissen sollte? Was verstehen Sie unter diesen Vorerkrankungen? Was sollen das? Chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Zuckerkrankheit. Ach so. Ja, ich habe seit ungefähr 10 Jahren habe ich hohen Blutdruck. Und dann habe ich auch hohe Blutfette. Der Arzt sagt, die sind zu hoch, da nehme ich auch was für ein. Und ich habe auch seit 2 Jahren jetzt erhöhten Zucker. Welche Medikamente nehmen Sie ein? Ich nehme für den Blutdruck, nehme ich ein, Moment, Candesartan. In welcher Dosierung nehmen Sie diese Medikamente? Candesartan steht dahinter 5 Milligramm MG. Eine Tablette morgens und eine halbe Tablette abends. Abends, okay. Blutfett? Gegen Blutfette nehme ich Simvastatin, 10 Milligramm. Eine Tablette abends. Eine abends. Okay. Welche Medikamente nehmen Sie gegen Zuckerkrankheit? Da nehme ich Metformin. Metformin 850. Ja. Eine halbe Tablette morgens und eine ganze Tablette abends. Eine ganze Tablette abends. Und vertragen Sie diese Medikamente gut? Ja. Sie haben auch schon eine Verbesserung gebracht meiner Werte. Okay. Frau Gundler, wurden Sie schon einmal operiert? Ja, als Kind war das. Da hatte ich einen Leistenbruch. Leistenbruch links. Da war ich 11 Jahre alt. Und ich habe da eine Mandeloperation. Da war ich 8 Jahre alt. 8 Jahre. Okay. Reagieren Sie allergisch irgendwelche Medikamente, Lebensmittel oder Pollen? Nein, Allergien habe ich nicht. Nee, okay. Sind nicht sind bekannt. Und vertragen Sie alle Lebensmittel? Ja, ich soll nicht alle Lebensmittel essen, wegen meinem Gewicht, aber ich vertrage alle. Okay. Frau Gundler, Sie haben gesagt, dass Sie ihr ist übel. Mussten Sie sich übergeben? Ja, dreimal habe ich erbrochen. Ja. Wie sah das Erbrochene aus? Haben Sie etwas Ungewöhnliches bemerkt? Das war so ein bisschen so gelb-grünlich. Gelb-grün. Okay. Haben Sie Blut bemerkt? Nein, ja. Nein. Blut habe ich nicht bemerkt. Und sind Sie vollständig geimpft gegen Coronavirus und Kinderkrankheiten? Ich bin dreimal geimpft gegen Corona und die anderen Impfungen mache ich auch immer regelmäßig beim Hausarzt. Dann sagt er mir, wenn etwas notwendig ist. Ja. Okay. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Verreist? Auf Urlaub? Ja. Nein. Reise? Nein, im letzten Jahr nicht. Okay, Frau Gundler, rauchen Sie? Ja, ganz selten. Am Wochenende vielleicht mal ein oder zwei Zigaretten nach einem, wenn das Essen gut geschmeckt hat, dann rauche ich mal eine Zigarette, aber nicht jeden Tag. Eine Zigarette am Wochenende? Maximal zwei am Wochenende, ja. Und trinken Sie Alkohol? Ja, mal ein Bier, aber das ist auch nicht jeden Tag. Vielleicht pro Woche eine Flasche. Pro Woche eine Flasche. Eine Flasche Bier pro Woche. Das ist eine Routinefrage, Frau Gundler. Ich muss auch diese Frage stellen. Nehmen Sie Drogen oder haben Sie einen Kontakt mit dem Drogen? Nö, habe ich nicht. Bekommen Sie noch Regelblutung? Ja, aber nicht mehr so regelmäßig. Seit 2 Jahren ist es unregelmäßig. Aber ich gehe regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung bei der Frauenärztin. Ja, das ist sehr schön. Sie müssen regelmäßig zum Frauenarzt gehen. Ja, das ist sehr wichtig. Ja. Und gibt es in Ihrer näheren Familie irgendwelche Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Ja, mein Vater, der ist 79 Jahre alt, der hat auch Alterszucker und hat auch etwas hohen Blutdruck und hat Gicht. Die Mutter hat ganz brüchige Knochen. Wie bitte? Können Sie bitte wiederholen? Sie hat Knochen, ganz oft Knochenbrüche. Die Knochen sind sehr empfindlich, sehr, sehr brüchig. Und haben Sie Geschwister? Ja, ich habe noch eine Schwester, die ist 53 Jahre alt. Ist sie gesund? Die hatte vor einem Jahr eine Gallenstein-OP. Und Sie haben zwei Kinder. Sind Sie gesund? Ja, die Kinder sind gesund, ja. Haben Sie viel Stress bei der Arbeit im Büro? Stress? Ja. Die Arbeit ist anstrengend, aber die Arbeit macht mir Spaß. Nein, sonst ist eine gute Arbeitsstelle. Wohnen Sie mit Ihrer Familie? Mit meinem Mann zusammen, ja. Die Kinder wohnen nicht mehr bei uns. Und wohnen Sie in einer Wohnung oder? In einer Wohnung, ja. Haben Sie Haustiere? Wir haben eine Katze. Katze. Die Katze wird aber auch regelmäßig beim Tierarzt untersucht. Wie ernähren Sie sich? Der Arzt sagt, ich esse zu viel, deswegen wiege ich so viel. Ich soll Gewicht abnehmen, aber das fällt mir schwer. Ja, ihr Gewicht ein bisschen zu viel. Ja, ich esse gemischte Kost. Also ich esse auch mal Fleisch, Gemüse, Kartoffeln, Reis, aber auch gerne auch mal Kuchen. Und das ist nicht gut für den Zucker, das weiß ich. Ja, es wäre besser, wenn Sie Fleischkonsum reduzieren werden und mehr Obst und Gemüse essen. Das höre ich überall, ja. Und das sehe ich auch im Fernsehen, aber es fällt mir schwer. Ja, okay. Frau Gundler, ich habe alle meine wichtigen Fragen gestellt. Haben Sie Fragen? Ja, was kann das denn sein, dieser starke Schmerz? Ich habe den ja noch nie vorher so gehabt. Frau Gundler, wir als Ärzte haben immer drei Schritte. Zuerst Anamnesegespräch, danach körperliche Untersuchung und operative Diagnostik, Laboruntersuchungen, ja. Okay. Und so weiter. Und jetzt habe ich auch einen Verdacht. Ich habe einen Verdacht auf Bauchspeicheldrüse-Entzündung. Ja. Aber das ist nur ein Verdacht. Das okay. muss noch bestätigt werden. Ja. Ja. Kann ich jetzt was trinken und was essen? Es wäre besser, Sie auf Essen und Trinken verzichten. Sie müssen nichts. Sie dürfen nichts essen und trinken. Okay. Okay. Dann weiß ich das. Ja. Gut. Danke. Dann. Ich habe einige Fragen. Ja, brauchen Sie wieder dann 5 Minuten zum Schreiben? Ja, ich habe einige Fragen. Ja. Hatten Sie so etwas früher schon einmal? Nein, sowas habe ich noch nie gehabt. Die Schmerzen verbunden mit dem Atmen sind die Schmerzen. Verbunden mit dem Atmen und verknüpft mit der Nahrungsaufnahme. Seitdem ich die Schmerzen habe, habe ich nichts mehr gegessen. Habe ich keinen Appetit. Mir ist ja übel und ich habe auch erbrochen. Ich habe nichts mehr gegessen. Ich habe im Augenblick jetzt auch keinen richtigen Hunger. Ich habe etwas Durst. Okay. Hatten Sie seit Beginn Ihrer Bauchschmerzen einmal Stuhlgang oder Gehirnwind ab? Nein, Stuhlgang habe ich zuletzt vor 12 Stunden gehabt. Vielen Dank. Ja. Gut, machen wir kleine Pause, 5 Minuten? Ja. Okay, ich komme wieder. Können wir anfangen? Ja, gerne. Von mir aus ja. Dankeschön. Ja. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich möchte über einen neuen Patienten berichten. Darf ich? Bitte, ja. Frau Petra Gundlach ist eine 51-jährige Patientin, die sich in unserer Notaufnahme vorstellte. Die Patientin stellte sich wegen seit 5 Stunden bestehender, dumpfer, drückender auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 zwischen 6 und 9 liegender, in den Rücken ausstrahlender, beim Sitzen und nach vorne Beugung sich verbessernder, obere Bauchschmerzen vor. Des Weiteren klagte die Patientin über Nausea, Emesis, Emesis dreimal, Hyperhidrosis und Vertigo. Die Fragen nach Fieber wurde verneint. Das Erbrochene seien gelbgrünlich. Ja, sei gelbgrünlich, ja. Mhm. Vorerkrankungen ergab sich arterielle Hypertonie seit 10 Jahren, Hyperlipidämie seit 10 Jahren und Diabetes mellitus seit 2 Jahren. Okay. Sie nehme Candisartan 5 Milligramm eine morgens und eine halbe abends. Simvastatin 10 Milligramm eine abends. Metformin 850 Milligramm halbe Tablette morgens und eine abends. Okay. Hat die Patientin diese so eine Schmerzsymptomatik schon einmal gehabt? Nein, noch nie. Sie habe solch eine Schmerzen noch nie gehabt. Okay. Mit 11 Jahren wurde sie an Leistenhernie links operiert. Ja, Leistenhernie oder Inguinalhernie. Ne? Ja, Inguinalhernie operiert. Mit Alter von 8 wurde sie tonsillektomiert. Okay. Keine Allergien oder Unverträglichkeiten seien bei ihr bekannt. Sie sei vollständig gegen Coronavirus und Kinderkrankheiten geimpft. Sie gehe regelmäßig zum Hausarzt. Die Nikotinabusus wurde mit zwei Zigaretten am Wochenende bejaht. Aber ein Nikotinabusus ist das sicherlich noch nicht. Ein Abusus? Ja, wir können nicht als Nikotinabusus bezeichnen. Ja. Gelegentlicher Nikotinkonsum am Wochenende. Ja. Ja, gelegentlich. Alkohol, wie steht es mit Alkohol? Er trinke gelegentlich. Sie, Frau, eine, Frau er. Nicht, sie trinke gelegentlich eine Flasche Bier pro Woche. Okay, das ist ja auch nicht so viel. Ja, okay. Drogenabusus wurde verneint. Gibt es Auffälligkeiten in der Familie? Familie, ja. In der Familienanamnese befand sich Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie, Gicht beim Vater und Ja, Gicht, Hyperurikämie. Hyperurikämie. Ja, Hyperurikämie. Ja. Beim Vater und Frakture, Frakturen bei der Mutter. Osteoporose? Ja, wir sagen frakturierende Osteoporose. Osteoporose. Ja, Osteoporose. Ne? Ja. Und Cholelithiasis bei der Schwester. Ja. Die Schwester sei operiert worden. Ja, ist vor einem Jahr. Cholezystektomiert worden. Cholezystektomiert. Ja. Gibt es bei der Patientin, sind bei der Patientin Gallensteine bekannt? Ich habe nicht gefragt. Wäre interessant jetzt. Während der Untersuchung kann ich fragen. Okay, gut. Und was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Die anamnestische Angaben deuten am ehesten auf Pankreatitis hin. Ja, okay. Pankreatitis hin als Differentialdiagnosen kommen Cholecystitis, Cholelithiasis, Cholelithiasis und Divertikulitis hin. Okay. Nein, nicht. Wie ist es mit einem Ulkus? Kommen in Betra. Ja, wie ist mit einem Ulkus duodeni? Ulkus duodeni auch muss ausgeschlossen werden. Ja, okay. Ja, gut. Das kommt auch in Frage. Gut, stimme ich Ihnen zu. Wie wollen Sie jetzt weiter vorgehen? Was planen Sie jetzt? Zur weiteren Abklärung würde ich gern körperliche Untersuchung durchführen. Ja. Blutprobe entnommen. Entnehmen, ja. Entnehmen. Und eine Infusion legen. Eine Infusion legen. Die ja, Nahrungskarenz. Genau. Nahrungskarenz würde ich empfehlen. Und Flüssigkeit. Infusionstherapie. Ja, einem venösen Zugang muss gelegt werden. Und Infusionstherapie muss eingeleitet werden. Mhm. Und bildgebende Verfahren? Bildgebende Verfahren. Zuerst würde ich Ultraschall Untersuchung durchführen. Ultrasonographie durchführen. Ja, okay. Und Röntgenaufnahme, ich würde gern Röntgen veranlassen. Gut. Sicherlich auch ein EKG? Okay. Bei der Ultraschalluntersuchung des Abdomens kann es sein, dass es schwierig wird. Die Patientin ist ja, wie ich gesehen habe, doch adipös. Mal schauen, ob wir da, Sie da was sehen. Ja, wir können noch Computertomographie ergänzend machen, aber zuerst sicherlich die von Ihnen empfohlenen Untersuchungsgänge, Sonographie, Labor, Infusion, venöser Zugang, nicht? Zur Infusions- und gegebenenfalls Schmerztherapie. Ja, Schmerztherapie und antibiotische Therapie schnellstmöglich antibiotische Therapie muss eingeleitet werden. Gut. Also ich bin da ganz auf Ihrer Linie, Verdacht auf Pankreatitis. Sicherlich bei aufgrund von Alkoholabusus, wie die Patientin das zumindest schildert, sondern eventuell kann es auch sein, dass die Patientin Gallensteine hat, ja, wie ihre Schwester. Biliärpankreatitis. Dass es dann dazu kommt, zu einem Gallengangstein, der vielleicht an der Papille sitzt und dort zu einer Pankreatitis geführt hat. Ja, bin ich einverstanden und kann ich gut folgen. Ich bin auch einverstanden, sehr einverstanden, wie Sie die Anamnese erhoben haben. Das war sehr gut, sprachlich sehr gut, sehr strukturiert. Und wie Sie auch das Angebot gemacht haben mit Fragen stellen und so weiter, das war alles in Ordnung. Nachgefragt hätte ich vielleicht noch, als die Patientin gesagt hat, meine Schwester wurde an der Gallenblase operiert. Vielleicht kurz fragen, sind bei Ihnen denn Gallensteine bekannt? Ja. Ja, hätte Sie die, haben recht. Ja, hätte die Patientin. Sie haben völlig recht. Die Gallensteine sind bei mir schon 5 Jahre bekannt, hätte ich als Patientin dann geantwortet. Und bisher aber haben wir uns noch nicht entschlossen, was zu tun. Und bisher haben Sie keine Symptome gemacht. Aber Sie sind jetzt erst seit 5 Jahren weiß ich, dass ich Gallensteine habe. So. Gut, aber so haben Sie das, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Vielen Dank. Wann haben Sie Prüfung? 22. Oktober. Oktober erst, ja dann. Ja. Was wollen Sie denn da noch üben? Sie haben, ja, immer ein bisschen trainieren, aber das ist doch schon sehr gut. Ja.